Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Heute Science Fiction. Der polnische Science-Fiction-Autor Stanisław Lem hat sich zeitlebens mit der Beziehung zwischen Mensch und Maschine auseinandergesetzt. Dass es sich dabei mitunter um ein problematisches Verhältnis handeln kann, liegt auf der Hand. Dass manchmal aber nicht einmal die Rollenverteilung ganz klar ist, beginnen wir Menschen, erst allmählich zu begreifen. Der getreue Roboter von Stanisław Lem. Klempner. Ach, Sie sind's. Ja. So in einer Woche. Ja, ganz bestimmt. Ja, ich komme gut voran. Ja. Ich habe die Geschichte im Kopf so gut wie fertig. Am Donnerstag liefere ich ab, ja. Ja, ohne Tippfehler, ja, klar, ja. Wie? Ach, Ihre Frau hat es Ihnen schon ausgerichtet. Ja, ich wollte Sie beide für nächsten Freitag einladen. Die Donalds kommen auch. Aber natürlich kennen Sie ihn. Sie sind ihm doch schon mal bei mir begegnet. Wissen Sie, dieser Polizeiinspektor. Ja, versteht sich, solche Bekanntschaften sind ganz nützlich. Anregungen aus der Wirklichkeit, ja. Ja, gut, ja. Also nächsten Freitag. Auf Wiederhören. Wer zum Teufel ist denn das denn schon wieder? Ja, bitte? Wohin? Ich verstehe nicht. Was, wohin? Bitte, also in den Flur mit der verdammten Kiste. Los, was anschaue ich? Vorsicht, Tür! Nun passen Sie doch auf, verdammt nochmal. Vielleicht sagen Sie mir endlich mal, was das soll. Und ab! Ach, die hat's in sich. So, Sie müssen hier noch unterschreiben. Also zum letzten Mal. Was ist das für eine Kiste? Steht alles drauf, Mister, ein Roboter. Ich hab keinen bestellt, Mann. Nicht meine Sache, ich hab den Auftrag, die Kiste bei Ihnen abzuliefern. Also, was ist? Unterschreiben Sie nun die Empfangsbestätigung, oder was? Ja, da. Natürlich. Ich verstehe bloß nicht... Wiedersehen. Wiedersehen. Flegel. Wenn ich bloß wüsste... zugenagelt. Ich versuch's mal mit dem großen Schraubenzieher. Wenn ich ihn finde. Vielleicht liegt ein Zettel drin mit der richtigen Adresse. Tatsächlich. Ein Roboter. Guten Abend. Ich freue mich sehr. Ich werde mich bemühen, Sie nach besten Kräften zufriedenzustellen. Meine Fähigkeiten sind nicht gering. Ich bin das neueste Ultra-Deluxe-Modell. Donnerwetter. Leider kann ich dich nicht behalten. Sie werden sich schnell an mich gewöhnen. Von nun an werde ich alles für Sie erledigen. Ich bin untadelig. Schlafen Sie gut? Nein. Sie leiden an Schlaflosigkeit. Vortrefflich. Na, hör mal. Wieso vortrefflich? Weil sich das von heute an ändern will. Wie ich es mir dachte, ein Villenviertel. Sie haben Nachbarn, abends bellen Hunde, wenn jemand vorübergeht, in der Nacht miauen Katzen und morgens krähen die Hähne. Sehr gut. Ich kenne ein Spezialmittel gegen Hunde und Katzen und auch die Hähne werden Sie von nun an nicht mehr stören. Sehr schön. Wirklich. Aber wer hat dich hergeschickt? Du musst wieder weg. Tut mir leid. Sowas wie dich kann ich mir nicht leisten. Ich weiß nicht, wer mich hergeschickt hat. Aber das lässt sich schnell feststellen. Der Name des Absenders steht gewöhnlich auf der Verpackung. Hier, Devenport, Agentur zur Vermittlung und Vermietung von Hauspersonal. Da bin ich aber neugierig. Hallo? Agentur Devenport? Ja, hören Sie, ich habe da eben eine Sendung erhalten, einen Roboter, den ich überhaupt nicht bestellt habe. Ist gewiss eine Verwechslung. Bitte? Tom Klempner, 46 Violet Street. Lassen Sie ihn bitte gleich wieder abholen. Wie? Was sagen Sie? Sie haben ihn nicht geschickt? Das sind Sie ganz sicher? Ja, aber auch... Auf Wiedersehen. Die sagen, sie hätten niemand geschickt. Was nun? Sie behalten mich einfach. Ich erfülle ihnen jeden Wunsch. Wirklich? Oder haben Sie schon einen Roboter? Nein. Wunderbar. Ich kann Roboter nicht ausstehen. Ich mag nur Menschen. Ich freue mich, dass Sie mein Herr sein werden. Sie werden es gut bei mir haben. Speisen Sie zu Hause? Hör doch mal auf, so viel zu reden. Ich muss überlegen, was ich mit dir anfange. Von heute an werden Sie zu Hause speisen. Das Gaststättenessen ist gesundheitsschädlich, man verdirbt sich den Magen. Ich kenne die verschiedensten Küchen, vor allem die chinesische. Gestatten Sie, dass ich einen Blick in Ihre Getränkebar werfe? Martini. Naja. Darf ich mir die Bemerkung erlauben, dass ich auch Gin sehr gut machen würde mit Eiswürfeln und einer Zitronenscheibe? Das schärft den Verstand. Ich werde Gin besorgen. Ich mag keinen Gin. Das ist anfangs immer so. Aber es geht vorbei. Soll ich Ihnen zeigen, wie ich Ihnen konstruiert bin? Eine sehr interessante Technik. Wir müssen ja auch den Verhaltenscode programmieren. Es wird nicht lange dauern. Was für einen Code? Sie haben gewiss Nachbarn, Bekannte, Verwandte. Es werden Leute kommen und Sie sprechen wollen. Deshalb müssen wir einfache Formeln zu unserer Verständigung verabreden. Begrüßen Sie einen Gast mit den Worten, ich freue mich, dich zu sehen. Dann trete ich kurz darauf ein und erinnere Sie daran, dass Sie eine unaufschiebbare Besprechung mit Professor Chadwick haben. Und wenn der Gast diesen Professor Chadwick zufällig kennt? Unmöglich. Er war mein erster Herr, ist leider verstorben. Vor langer Zeit. Die Buchstaben auf seinem Grabstein werden schon unleserlich. Ich gehe jeden dritten Sonntag im Monat auf den Friedhof. Ich hoffe, dass Sie es mir erlauben werden. Aber zur Sache. Wenn Sie zu einem Gast sagen, schön, dich zu sehen, ich habe oft an dich gedacht, dann serviere ich Getränke von der billigsten Sorte. Wenn Sie... Was erzählst du denn da? Bitte keine falsche Scham. Wir wissen beide, wie das ist. Nur geben es die Herrschaften nicht gerne zu. In jedem Haushalt gibt es Getränke für Gäste erster Klasse und für Gäste zweiter Klasse. Außerdem gibt es noch Getränke, die man überhaupt niemanden anbietet. In Ihrer Getränkebar ist zum Beispiel eine flache Flasche versteckt. Wenn ich nicht irre, ist das ein 70-jähriger Cognac. Ein echter Salignac. Sie haben ihn sehr gut versteckt. So gehört es sich auch. Nun noch das Wichtigste, Frauen. Bitte, ja? Ich habe genug von meiner Letzten. Beunruhigen Sie sich nicht. Ich besitze 3 zusätzliche Schaltkreise, die speziell für diesen Zweck eingebaut wurden. Von nun an wird keine Frau Ihnen das Leben zur Hölle machen. Von den Damen, die Sie nicht zu sehen wünschen, werde ich keine über die Schwelle lassen und Da ich Puls und Atmung von Weitem zu registrieren vermag, kann ich Ihnen rechtzeitig mitteilen, was sich eine Frau erhofft, die zu Ihnen kommt. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich wünsche so etwas nicht. Verstanden? Doch, Sie wünschen es. Sie wissen es nur noch nicht. Sie gehören zu den unglücklichen Menschen, die die Wohltat, einen treuergebenden Roboter zu besitzen, bisher noch nicht kennengelernt haben. Das wird sich ändern. Sie werden erfahren, was es heißt, glücklich zu sein. Wie ich merke, sind Sie ein wenig müde. Bitte entspannen Sie sich. Entspannen. Die Muskeln ganz locker. Entspannen. Entspannen. Störe ich? Raus! Falls es Ihnen etwas bedeutet, Sie schreiben einen ausgezeichneten Stil. Welche Dynamik, welche Dichte. Ich bin stolz, Ihnen zu gehören. Ja, ist gut. Nun lass mich arbeiten. Ich habe Ihr Manuskript gelesen, als Sie nach dem Dinner ein wenig ruhten. Darf ich noch was sagen? Na los. Der Mörder im zweiten Kapitel sollte kein Zyankali verwenden. Zyankali ist nicht mehr Mode. Es wird zu oft verwendet. Was denn? Weißt du etwa auch bei Giften Bescheid? Ja. Mein dritter Herr war Toxikologe. Kein gewöhnlicher Toxikologe, sondern ein Sammler. Er sammelte Gifte wie andere Menschen, Schmetterlinge. Der Arme. Was ist mit ihm? Zum Kaffee nahm er immer 3 Löffel Zucker. Wäre es nicht ausgerechnet der Sonntag gewesen, an dem ich auf den Friedhof gehe, wäre gar nichts passiert. Er tat sich Rattengift in den Kaffee. Aus Versehen. Gewöhnliches Rattengift. Ich besuche ihn jeden zweiten Sonntag im Monat an seinem Grab. Also ich rate Ihnen, Akonit zu nehmen. Akonit ist ein sehr starkes und wirksames Gift. 10 Tropfen genügen. Akonit, ja, vielleicht. Ja, natürlich, ich habe auch schon mal daran gedacht. Ja. Wie heißt du eigentlich? Graumer, Herr. Wenn Sie es wünschen, kann ich mich auch anders nennen. Vielleicht Hyazinta? Würde Ihnen das zusagen? Na, wozu? Graumer reicht. Ich danke Ihnen. Graumer? Bitte, mein Herr. Nächsten Freitag gebe ich einen kleinen Empfang für 4 Personen, 2 Ehepaare. Ich bin mir nur noch nicht klar darüber, was besser ist. Ein kaltes Buffet oder ein richtiges Dinner? Es handelt sich gewiss um Gäste erster Klasse. Ja, ja, mein Verleger und Inspektor Dunnell. Beide mit ihren Frauen. Polizeiinspektor? Ja. Wieso? Und er ist Ihr Freund? Ja, doch. Wie schön. Man könnte zuerst ein warmes Gericht servieren, dann eine kalte Platte. Sie können das mir überlassen, ich bin perfekt. Schön. Danke. Wollen Sie denn wirklich arbeiten? Sie haben Ringe unter den Augen. Die ersten Tage sind immer sehr anstrengend für einen neuen Herrn. Besonders, wenn er keine Robotererfahrung hat. Ja, tatsächlich, ich bin müde. Aber eine Seite würde ich ganz gerne noch... Bitte. Ich habe Ihnen das Bett bereits gerichtet. Ich weiß nicht... Ihre Nerven sind überreizt. Ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte... Das wird Sie beruhigen. Anschließend können Sie hervorragend schlafen. Also, vor langer, langer Zeit, als es noch gar keine Elektrizität gab, lebte hinter den 7 Bergen ein guter, dicker Mann, der hatte einen Dampfroboter. Frühmorgens ging der Roboter in den Wald nach Reisig, sammelte Pilze zu Mittag und war allzeit gut und fleißig. Eines Tages tauchte im Wald ein böser Monteur mit einer großen Kombizange auf. Er versteckte sich hinter einem Baum und als der Roboter näher kam, sagte er zu ihm: Ich bin eine arme Waise und nenne nichts auf der Welt mein eigen als diese Kombizange. Er schläft. Wie ein Baby. Süß. Aber unvollkommen wie alle. Leider. Graumeier. Herr? Nochmal dasselbe. Bei dem, was Sie jeden Abend trinken, wird Ihre Leber... Halt den Mund, Gieß voll, du Idiot. Bitte. Wohlbekomm's. Danke. Prost. Ja, noch was? Der Mensch Mr. Higgins hat angerufen. Er werde im Club eine Vorlesung über die Literatur der frühviktorianischen Zeit halten. Ich sagte, Sie bedauerten außerordentlich, doch hätten Sie zu dieser Zeit leider eine Unterredung mit Professor Chadwick. Okay. Ach, hör mal, Graumer. Weißt du zufällig, wo die Gummimatte aus dem Badezimmer geblieben ist? Ich kann sie einfach nicht finden. Ich habe die Gummimatte zerschnitten und mir die Stücke unter die Sohlen geklebt. Graumer, du fängst an, unmöglich zu werden. Was hast du? Weil sie sich über meinen eisernen Gang beklagt haben. Ich möchte doch bloß, dass ich es ihnen recht mache. Es macht meinen Gang auch irgendwie elastischer, finden Sie nicht auch? Bist du wahnsinnig? Die schöne Matte... Raus, verschwinde. Und dass du mir eine neue besorgst. Hau ab! Sie regen sich so leicht auf, Herr, wegen Kleinigkeiten. Sie sollten abends nicht so viel trinken. Bei dem, was Sie jeden Abend trinken, wird Ihre Leber... Halt den Mund, du Idiot! Und dann dieses Durcheinandertrinken immer. Mein verblichener Herr Brumen und Professor Chadwick haben niemals Rum nach Gin getrunken. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber das ist gegen den guten Geschmack. Hör auf von deinen verblichenen Herren! Jetzt bin ich dein Herr. Du hast mir zu gehorchen, nicht ich dir, verstanden? Ja. Dann merk es dir. Bring mir den Mantel. Weg? Schon wieder? Ja, weg. Jeden Abend weg. Ich dreh noch durch hier. Bitte, wie Sie wollen. Ich hoffe nur, dass Sie heute in besserer Verfassung zurückkommen als gestern. Hör sich das einer an. Was erlaubst du dir, du Blechgespenst? Geht einfach weg, ohne Mantel bei dem Wetter. Na, ich kann ja hier versauern. Blechgespenst. Na, warte. Hallo? Ist dort die pharmazeutische Firma Tromkins? Hier spricht Klempner, 46 Violet Street. Es handelt sich um eine Bestellung. Ich benötige ein Skelett, 1,75 Meter. Nein, nicht 1,72, sondern 1,75. Ja. Wichtig ist, es muss in ausgezeichnetem Zustand sein. Außerdem... 10 Liter physiologische Lösung und 1 Kilo Phosphor. Der Phosphor von absoluter Reinheit. Ja. Schicken Sie es mir bitte morgen früh, so früh es geht. Mein Roboter wird alles entgegennehmen. Danke. So. Die Würfel sind gefallen. Was zu viel ist, ist zu viel. Es war ein Herr in Schwaben, der wollt einen Roboter haben. Seine Frau sagte nein, da ließ er es sein. Jetzt hat man die beiden begraben. Noch ein Gläschen? Gern. Und Sie, Miss Donald, wo wollen Sie dieses Jahr den Urlaub verbringen? Wir wissen noch nicht recht. Wir haben an den Mond gedacht, aber... Wir? Du? Die Leute sind ja in diesem Punkt rein närrisch. Mich persönlich zieht es doch nicht in die Hitze tagsüber. Und die Sauerstoffpreise. Soll ich Ihnen sagen, Inspektor, wie viel einer unserer Bekannten für ein Kilo Oxygen bezahlt hat? Und das in der Nachsaison? $50. Unter der Hand natürlich. Lass das, John. Du bist nicht im Dienst. Wie macht sich Ihr neuer Roboter, Klempner? Ach, der... Na ja, es geht. Ich will nicht klagen. Bin ganz zufrieden. Danke. Gieß lieber noch mal nach. Gern. Die Herrschaften werden entschuldigen, aber der Salignac ist ausgegangen. Wir haben noch einen deutschen Weinbrand, auch sehr gut. Du Aas. Blechgespenst, ja? Ich darf also nachgießen? Ehrlich gesagt, nein, danke. Haben Sie Ihren Roboter schon lange, Mr. Klempner? Nein, lange noch nicht. Na, dann steht Ihnen ja noch einiges bevor. Am Anfang geben Sie sich alle Mühe. Es geht erst später los. Ja? Und die Automaten haben auch ihre guten Seiten. Möchte wissen, welche. Entschuldigen Sie, Sir, aber ein lebender Diener würde in Ihrer Speisekammer herumnaschen, Ihren Whisky trinken und in der Nachbarschaft über Sie tratschen. Misch dich gefälligst nicht ein. Das will ich meinen. Als ob dir jemals ein lebender Diener begegnet wäre. Würde der vielleicht elektrischen Strom naschen auf Kosten seiner Herrschaft? Oder bei Gewitter auf dem Dach herumklettern? Auf dem Dach? Und bei Gewitter höre ich zum ersten Mal. Wozu denn das? Na, das sind die sogenannten Blitzsüchtigen. So wie der Mond die Mondsüchtigen anzieht, so zieht es sie zu Donner und Blitz. Ach, kann man da nichts dagegen machen? Mein Graumer ist jedenfalls nicht blitzsüchtig, das hätte ich bemerkt. Übrigens, das ist doch wohl unschädlich. Selbstverständlich. Unschädlich? John, sag du doch mal was. Na ja. Eine Bekannte von mir, die Frau von Regisseur Springler, die hatte auch so einen. Das kannst du doch nicht so ohne weiteres behaupten, meine Liebe. Er war einfach alt und zerstreut. Sie hatten ihn aus vierter Hand gekauft. Na schön, war er nicht blitzsüchtig. Also jedenfalls wusste er nicht mehr, was er tat. Ein paar Mal hat er die Katze mit Goldfischen gefüttert. Einmal waren Kugeln in der Suppe. Was für Kugeln? Na, Stahlkugeln doch. Von seinen Gelenken. Er löste sich einfach in seine Bestandteile auf. Ich riet ihr, ihn zur Generalüberholung zu geben, aber sie wollte nicht. Ihr Mann hatte sich so an ihn gewöhnt. Einmal waren sie an die See gefahren und als sie zurückkamen, war ihre Wohnung nicht mehr wiederzuerkennen. Er hatte die Fenster und Wände gebohnert. Die schmutzige Wäsche hatte er zerkocht und eingeweckt für den Winter, wie er sagte. Das ist noch gar nichts. Mr. Klempner, wissen Sie, was der Roboter meiner Nachbarin angestellt hat? Er nahm sich einen alten Anzug ihres Mannes, nähte Flicken drauf und ging betteln. Wozu brauchte er denn Geld? Man schämt sich, es zu sagen, nicht wahr, Charles? Ach was, bei Dr. Smith war ein neuer Roboter in Stellung. Das war alles so ein kleiner, blauer. Für den gab er all das Geld aus. Sie haben sich sogar Briefe geschrieben. Die Frau Doktor hat mir seine Briefe gezeigt. Er nannte sie meine teure Elektronenröhre, mein geliebtes Schräubchen, Gott weiß noch was. Na und? So ein Roboter ist sehr sensibel. Er sehnt sich nach Wärme, nach Herzlichkeit. Und was bekommt er Tag aus, Tag ein zu hören? Räumt auf, bringt das raus, lass ihn nicht rein, schmeiß ihn raus. Sie müssen wissen, Mr. Klempner, mein Mann ist Mitglied der hiesigen Liga zum Kampf für die elektronische Gleichberechtigung. Aha. Jawohl, es sind nämlich brave Anstände gewesen. Und im Übrigen haben wir sie ja wohl selbst ins Leben gerufen. Wenn sie Fehler haben, so ist das unsere eigene Schuld. Es sind unsere Fehler, die wir in ihnen kritisieren. Das ist ja sehr interessant. Nicht mal in den Keller kann man so einen Roboter mehr sperren, wenn er was ausgefressen hat. Gleich erhebt sich dieses Geschrei von Quälerei und Grausamkeit. Mein Mann könnte Ihnen da Sachen erzählen, nicht nur harmlosen Klatsch. Ist Ihnen bekannt, Mr. und Mrs. Gordon, dass sich Elektronengehirne zu Banden zusammengeschlossen und mit der Unterwelt verbündet haben? Entschuldigen Sie, aber ich kann und will dieses ignorante Gerede über Roboter nicht mehr hören. Komm, Alice. Moment doch, Mr. Gordon. Sicher ein Missverständnis. Nicht wahr, Mr. Dunnell? John! Ich bin nur ein einfacher Polizist. Inspektor. Also gut, ja, ich gebe zu, solche Bandenzusammenschlüsse sind heute nicht mehr möglich. Na also, Mr. Gordon, setzen Sie sich doch bitte wieder. Aber ich könnte Ihnen da eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind schon seit längerer Zeit einem eminent gefährlichen Roboter auf der Spur. Er wurde als Versuchsmodell gebaut und war nicht für den Verkauf bestimmt. Sie haben von technischer Vervollkommnung gesprochen, Mr. Gordon. Sie werden entschuldigen, Inspektor. Als Verleger interessiert mich mehr die ethische Seite. Also, die Ingenieure von Interton in ihrem Streben nach dem Ideal wollten den perfekten Roboter bauen. Er sollte allseitig verwendbar, vernunftbegabt, kurz ein Genie sein. Und das gelang ihnen denn ja auch. Kaum hatten sie ihn montiert, machte er sich selbstständig. Es war Nacht, niemand im Labor, er wurde mit sämtlichen Schlössern fertig und ward nicht mehr gesehen. Seitdem treibt er sich im Lande herum. Sie erschrecken mich, Herr Inspektor. Was stellt er denn an? Ist er anormal? In gewissem Sinne ja. Er hat eine fixe Idee. Er möchte einen Menschen schaffen. Er hat sich eine ganze Theorie zugelegt. Die Menschen wollen den idealen Roboter schaffen. Dieser Roboter möchte gern den idealen Menschen schaffen. Und dieser Roboter soll geistesgestört sein? Der ist doch vollkommen bei Verstand. Meinen Sie? Wir sind lange hinter ihm her gewesen. Er versteht es meisterhaft, alle Spuren zu verwischen. Bis uns eines schönen Tages sein Besitzer anrief, eine bekannte Persönlichkeit, in deren Diensten er damals stand. Sie werden verstehen, dass ich beim gegenwärtigen Stand der Ermittlungen keine Namen nennen möchte. Telefon, der Mensch Mr. Higgins möchte Sie gern sprechen. Ah, pardon. Also, er hatte sich im Haus seines damaligen Herrn heimlich eine Werkstatt eingerichtet und war auch schon fast am Ziel, als die Sache entdeckt wurde. Über Einzelheiten kann ich nicht sprechen. Doch damit Sie sich eine Vorstellung machen können, wie gerissen dieser Roboter ist, will ich Ihnen erzählen, auf welche Weise er sich aus dem Staub gemacht hat. Er rief eine Speditionsfirma an, ließ eine große Kiste an die Adresse seines Herrn schicken und expedierte sich dann selbst in unbekannte Richtung. Er hat sich selbst versandt? Wozu denn das? Darüber können wir nur Vermutungen anstellen. Die Kiste wird an eine Adresse gehen, die er sich vorher selbst ausgesucht hat. Entschuldige, John. Na bitte. Und der Empfänger nimmt die Sendung entgegen? Ach, das glaube ich nicht. Na, denken Sie doch mal nach. Der Absender ist fingiert. Eines Tages wird ein Roboter ins Haus geliefert. Der Empfänger, der ihn nicht bestellt hat, ruft bei der Vermittlungsagentur an. Die Agentur sagt, sie wüsste nichts. Der Kunde hat also den Roboter ganz umsonst bekommen. Geschenkt. Natürlich wird er das keinem Menschen auf die Nase binden bei den Roboterpreisen heutzutage. Ich hoffe, ich habe nichts versäumt. Ja, haben Sie schon eine Spur von diesem Roboter? Sie können sich darauf verlassen, meine Herrschaften, wir erwischen ihn. So wie wir den erwischt haben, der damals im Süden sein Unwesen getrieben hat. Und das war im Übrigen auch kein gewöhnlicher Roboter, sondern ein auf Wettervorhersagen spezialisiertes Elektronengehirn. Kurz, ein meteorologischer Automat. Oh, das war ein wahres Finanzgenie. Er eröffnete unter falschem Namen ein Bankkonto. Er rechnete die Gewinnchancen beim Pferderennen, spielte und gewann, versteht sich. Das Geld ließ er sich dann auf sein Konto überweisen. Für die Wettgeschichte kann man ihn doch nicht verantwortlich machen oder verurteilen. Schließlich ist das Wetten erlaubt. Es steht jedem frei, beim Pferderennen zu setzen. Richtig. Aber schließlich wurde er so bequem, dass er keine Lust mehr hatte, die Wettervorhersage zu machen. Dafür stellte er Leute ein, die bezahlte er. Selber gab er sich nur noch mit dem Glücksspiel ab. Das ist alles überaus interessant. Wirklich, ich könnte Ihnen die ganze Nacht zuhören, aber es ist schon spät, nicht wahr, Richard? Ja, meine Liebe. Mr. Klempner, wir bedanken uns für die Einladung. Oh, bleiben Sie doch noch ein Weilchen. Es ist doch erst 12. Ausgeschlossen, die Kinder sind mit dem Roboter allein zu Hause. Auch wir möchten uns empfehlen. Vielen Dank, Mr. Klempner. Auf Wiedersehen. Komm, John. Sofort, meine Liebe. Tut mir leid, Klempner. Vielleicht sollten wir mal ohne Frauen auf ein Bier. Aber immer, Inspektor. Rufen Sie mich an. Kommst du, John? Ja, doch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen allseits. Und Klempner, das Manuskript? Nächste Woche? Wie versprochen. Dann können Sie ja auch schon immer an Ihr nächstes Buch denken, nicht wahr? Ich tue die ganze Zeit nichts anderes. Ehrenwort. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Graumer! Ja? Was ist denn das? Die Morgenpost. So. Lauter Rechnungen! 7 Kilo gereinigte Kohle, Phosphor, Schwefel. Was soll das, Graumer? 10 Liter physiologische Lösung. Und hier. Ein natürliches Skelett, poliert, 1,75 Meter lang, $86. Ein Skelett, Graumer. Was hat das alles zu bedeuten? Was sind das für Rechnungen? Warum antwortest du nicht? Das ist doch eine Bagatelle. Es ist mein kleines Hobby. Eine harmlose Spielerei. In meiner freien Zeit befasse ich mich mit Experimenten. Das habe ich noch aus den Tagen, als der verstorbene Herr Professor den Nobelpreis erhielt. Das ist mein Geld, das du ausgibst für deine Experimente. Meins! Dass mir das nie wieder vorkommt. Sie können sich darauf verlassen. Graumer! Bitte? Wo ist denn das Hemd mit den blauen Streifen? In der Wäsche. In der Wäsche. Ich habe es doch überhaupt nicht angehabt. Gestern lag es noch hier. Und der braune Schlips ist auch nicht da. Nehmen Sie doch den grauen mit dem grünen Muster. Hör auf, mir vorzuschreiben, was ich anziehen soll. Was ist mit dem Hemd? Es hatte einen Fleck. Es hatte keinen Fleck. Ich habe keinen Fleck bemerkt. Schweinerei, schon 11 Uhr. Um 12 soll ich Gordon das Exposé zu meinem neuen Roman vorlegen. Graumer. Ja? Ich muss mir ganz rasch was einfallen lassen. Wir haben doch gestern schon darüber gesprochen. Wie war denn das gleich? Sie sagten, ein Mann ermordet seine reiche Erbtante. Ja, richtig. Und ein Roboter war Zeuge. Der Mörder muss deshalb diesen Roboter beseitigen, da er ihm gefährlich werden kann. Wie macht man am besten einen Roboter unschädlich? Du kennst dich doch da aus. Entschuldigen Sie, die Problemstellung ist geschmacklos. Ich würde Ihnen raten, die Handlung anders anzulegen. Ein Roboter dient einem schlechten Menschen. Der Roboter gibt sich alle erdenkliche Mühe, aber alles ist umsonst. Der Mensch verfolgt ihn unablässig. Zum Äußersten getrieben tut ihm der verzweifelte Roboter 20 Tropfen Akonit in den Morgenkaffee. Der schlechte Mensch stirbt. Da beschließt der Roboter, ein gutes Werk zu vollbringen, um seine Missetat wieder gut zu machen. Erspar mir den Rest, ist alles Mist. Die Geschichte muss doch wenigstens einen Funken Glaubwürdigkeit haben. Außerdem fängst du an, dich zu wiederholen. Akonit hatten wir schon in meinem letzten Buch. Du selbst hast mir dazu geraten. Ja, eben. Akonit ist ein ausgezeichnetes Gift. Mehr hast du nicht zu bieten? Tut mir leid. Dann hau ab und stör mich nicht. Ja. Graumer! Ja? Es heißt ja, Herr. Du vergisst das in letzter Zeit. Was ist denn los mit dir? Hast du schlechte Laune? Nein, ich bin ja kein Mensch. Viel Erfolg bei der Arbeit. Ja, danke. Seine reiche Tante. Mit der Wäscheleine gepfeffelt. Ja. Ein Roboter, der Zeuge war. Und diese 3 Blutflecke. Ach, ist doch idiotisch. Am besten, ich gehe erst morgen zu Gordon in den Verlag. Ja, so bitte. Rechtes Bein, linkes Bein. Und nun wieder das rechte Bein. Ja, genau so. Und wie das schon geht. Haben Sie keine Angst, ich stütze Sie. Treppensteigen ist niemals leicht, besonders beim ersten Mal. Und eins und zwei, ausgezeichnet. Wir gehen gleich mal ins Arbeitszimmer, da können Sie sich ein wenig ausruhen. Hier der Sessel, setzen Sie sich. Wie fühlen Sie sich? Gut. Sehr gut. Wer bist du? Ich bin Graumer, Ihr Roboter. Wenn Sie es wünschen, kann ich mich auch anders nennen. Hyazintha? Würde Ihnen das zusagen? Ja, vielleicht. Ich weiß noch nicht. Wir haben Zeit. Wir bleiben zusammen. Das ist Ihre Wohnung. Ist sie nicht schön? Ja, sehr. 20 Tropfen Akonit und die Wohnung gehört Ihnen, Herr. Ja, schön. Ich erledige das für Sie. Ich mache alles für Sie. Haben Sie gemerkt, Sie können aufrecht durch die Tür gehen. Sie müssen sich nicht bücken. Ich habe es bemerkt. Ich habe mir gedacht, wenn Sie größer wären, könnten Sie sich den Kopf stoßen. Deshalb sind Sie nicht größer. Ich habe an alles gedacht. Bitte? Ah, das schmeckt. Du bist lieb. Du gefällst mir. Ja, wir werden gut miteinander auskommen. Ich habe mir große Mühe gegeben mit Ihnen. Peronje, er hat doch gesagt, er kommt erst 14 Uhr zum Dinner. Herr, schnell ins Speisezimmer. Ja, Graumer. Graumer! Sofort! Schnell doch. So, hier bleiben Sie sitzen, Herr, bis ich Sie rufe. Graumer! Eins, zwei, drei, vier. Graumer. Bitte, Herr. Eine Frage. Es eilt jetzt, unsere Zukunft hängt davon ab. Was ist in der großen Flasche? Gin, Herr. Graumer. Ja doch, sofort. Hab's nicht so eilig. Graumer. Ja doch, Herr. Was hast du in der kleinen Flasche? Akonit, Herr. Ich möchte etwas trinken aus der großen Flasche. Gleich, Herr. 19, 20. Graumer, hast du mich nicht gehört? Was machst du im Speisezimmer? Ich habe Ihnen einen kleinen Drink bereitet. Das ist ein Tag. Der Schädel brummt mir immer noch. Gordon war auch nicht da. Verlegerkonferenz irgendwo an der Küste. Er musste plötzlich verreisen. Ach, diese Stechen in den Schläfen. Hat jemand angerufen? Nein. War jemand da? Nein. Hier ist der Drink. Ich mag jetzt nicht. Ich würde lieber etwas essen. Ich rate Ihnen zuerst zu trinken. Vor dem Essen? Auf einmal? Trinken Sie. Davon vergehen die Kopfschmerzen. Naja, warum auch nicht? Also, Prost. Verdammtes Telefon. Ja, hier ist Klempner. Hier, Inspektor Donnell. Wie geht es Ihnen? Ach, Sie, Inspektor. Weshalb rufen Sie an? Nichts von Belang. Eine Routineangelegenheit. Können Sie mir sagen, welche Nummer Ihr Roboter hat? Welche Nummer? Was für eine Nummer? Die Seriennummer. Jeder Roboter hat eine Seriennummer. Sie ist im Nacken eingestanzt. Ich sehe gleich mal nach. Warum interessiert Sie denn das? Ganz im Vertrauen, Klempner. Wir überprüfen die Nummern aller Roboter. Wir haben jetzt Anhaltspunkte dafür, dass er in der Stadt ist. Er? Nun, dieser Roboter, von dem ich Ihnen erzählt habe. Erinnern Sie sich nicht? Nein. Welche Nummer hat denn dieser Roboter? Wir haben es heute erst rausbekommen. 4666. Und was hat er denn ausgefressen? Bis jetzt noch nichts, aber er ist zu allem fähig. Moment, Inspektor. Graumer. Ja? Los, zeig mir mal deinen Nacken. Bitte. 46, 66. Du bist das? Ja. Mensch, Graumer. Hallo, Inspektor. Ja? Mein Roboter hat die Nummer 5740. Okay. Entschuldigen Sie die Störung, ich hätte es auch für ganz unwahrscheinlich gehalten. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Wenn wir etwas überprüfen, Dann tun wir es gründlich. Ist doch selbstverständlich. Auf Wiederhören, Inspektor. Graumer, jetzt brauche ich einen Schluck. Halt! Graumer, was erlaubst du dir? Da war ein Haar drin, Herr. Ich hätte das nicht von Ihnen erwartet, Herr. Ich habe gedacht, Sie sind kein guter Mensch. Wie konnte mir das passieren? Ist ja gut, ist ja gut. Ich will ja auch gar nicht wissen, was du angestellt hast. Ich hoffe, du tust mir dafür den Gefallen und redest in Zukunft weniger. Und streng dich vor allem mehr an, du weißt schon. Mein neuer Roman. Ich will mir alle Mühe geben. Aber ich muss Ihnen noch was erklären. Aber kurz. Und dann räumst du erstmal die Scherben weg, verstanden? Ja, Herr. Herr, ich bin nur ein schwacher Roboter. Aber ich habe mich immer nach Vollkommenheit gesehnt. Sie dagegen, verzeihen Sie mir bitte, schienen mir nicht vollkommen zu sein. Und deshalb habe ich mir einen neuen Herrn geschaffen. Einen Herrn, wie ich ihn mir erträume. Einen idealen Menschen. Du hör schon auf, deine Träume interessieren mich nicht. Was gibt's zum Dinner? Herr, das sind keine Träume mehr. Diesen idealen Menschen gibt es bereits. Vorhin, als Sie ausgegangen sind, habe ich ihn fertiggestellt. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als zwei Herren zu dienen. Also Schluss jetzt. Du hast doch wieder gehörig aus der Steckdose genascht. Glaub ja nicht, ich merke das nicht. Ich hab Hunger. Ja, Herr. Also deck den Tisch. Er ist bereits gedeckt. Warum sagst du das nicht gleich? Oh, Verzeihung. Ich wusste nicht, dass ich einen Gast habe. Graumer, ein zweites Gedeck. Guten Tag, mein Herr. Klempner. Freischaffend. Angenehm. Was verschafft mir die Ehre? Ich trage jetzt die Suppe auf. Wird auch Zeit. Schönes Wetter, finden Sie nicht? Gewiss. Mögen Sie Maschinen? Ich mag sie sehr. Wenn ich an etwas Eisernem vorbeigehe, möchte ich es am liebsten streicheln. Ach ja? Ich hoffe, die Suppe schmeckt Ihnen. Sie ist nicht schlecht, nicht wahr? Ich nehme an, mein Roboter hat sie gekocht. Bitte? Ihr Roboter? Nun ja, er hat uns doch gerade bedient. Er heißt Graumer. Vielleicht gebe ich ihm einen anderen Namen, Hyacinta. Vielleicht. Ich finde, Graumer passt nicht recht zu einem so reizenden Roboter. Mir fiel auf, dass Sie ihn vorhin beim Namen genannt haben. Kennen Sie ihn? Na und ob? Er ist mein Roboter. Ihrer auch? Wieso? Stand er früher einmal in Ihren Diensten? Früher? Nein. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, früher. Ich habe ihn, wie soll ich sagen, mit dem ganzen Inventar hier übernommen. Was haben Sie? Ja, das drückt es aus, was ich meine. Sie haben ja meinen Anzug an. Und das Hemd, das ich seit Tagen suche. Der Schlips gehört auch mir. Bin ich verrückt? Ich verstehe Sie nicht. Ziehen Sie das sofort aus. Was soll ich ausziehen? Alles, das sind meine Sachen. Mister, Ihr Verlangen ist milde ausgedrückt, ziemlich sonderbar. Ich soll mich ausziehen. Soll ich vielleicht nackt rumlaufen? Was geht mich das an? Ziehen Sie gefälligst die Sachen an, mit denen Sie hergekommen sind. Graumer? Ja, Herr? Sag mir auf der Stelle, wer ist der Kerl? Wie ist er hier reingekommen? Ich habe es Ihnen doch schon gesagt, Herr. Vorhin im Arbeitszimmer. Was hast du? Du hast doch... Das ist doch ganz unmöglich. Graumer. Es ist die Wahrheit, Herr. Schluss jetzt. Was mich betrifft, ich bin bereit, den Vorfall zu vergessen. Graumer bringt das Essen. Mann, so begreifen Sie doch endlich. Sie gehören nicht hierher. Sie sind ein Geschöpf von Graumer. Graumer hat Sie gemacht. Künstlich. Stimmt das, Graume? In einer schwachen Stunde. Aber ich bereue nichts. Ist nun alles klar? Die Geschichte ist unangenehm, aber ich habe nicht die Absicht, für die Eskapaden eines verrückten Roboters aufzukommen. Sie verlassen bitte dieses Haus. Vorher ziehen Sie meine Sachen aus. Ein paar alte Hosen werden sich doch finden. Nun? Ich bleibe. Dann rufe ich die Polizei. Bitte. Für Ihren Roboter tragen ganz alleine Sie die Verantwortung. Wenn er mich tatsächlich geschaffen hat, dann sind Sie auch verpflichtet, für meinen Unterhalt zu sorgen. Anderenfalls werde ich die Polizei rufen. Du Lump! Es führt zu nichts, wenn wir uns hier gegenseitig beschimpfen. Na schön. Dann nimm diesen Tollpatsch von einem Roboter und verschwinde! Und lasst euch hier nie wieder sehen. Ihren Graumer können Sie behalten. Herr, vorhin haben Sie gesagt, ich gefalle Ihnen und dass ich lieb bin. So weit geht die Liebe nun auch wieder nicht, dass ich was zu verschenken hätte. Ach, Herr. Du hast was zu verschenken, du Halsabschneider. Hier gehört alles mir. Mir! Auf das Haus kann ich nicht verzichten. Sagen wir, auf das halbe Haus. Du Bandit! Graume! Hallo? Speditionsfirma Humphrey? Ich habe einen Eilauftrag. Ja, sehr eilig. Entschuldigen Sie. Bitte schicken Sie sofort eine große Kiste in die Violet Street Nummer 46. Ich halte das nicht länger aus! Sie hörten Der getreue Roboter nach dem gleichnamigen Fernsehspiel von Stanisław Lem. Funkbearbeitung Peter Goslicki. Die Personen und ihre Darsteller waren Mr. Tom Klempner, Dieter Wien, Graumer, ein Roboter, Vera Ölschlegel, Inspektor Donnell, Wilfried Ortmann, Mrs. Donnell, Heide Kipp, Mr. Gordon, Joachim Tomaszewski, Mrs. Gordon, Marion van de Kamp. Ein sonderbares Wesen, Karl Hermann Risse, ein Spediteur, Lothar Dimke. Schnitt Renate Goller, Ton Klaus Henke, Regieassistenz Ingrid Krempel, Regie Werner Gruno. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1980.